Yeah.

I'm gonna love you. Hey, love, hey, love.

Radiokäfern. Welcher der beiden Sender ist eigentlich erfolgreicher? Die stoßen sich gegenseitig ständig vom ersten Platz, aber dieses Mal liegt Käfern deutlich vorn. Der 5.000-Dollar-Preis weckt die Aufmerksamkeit der Hörer und es macht Spaß, bei dem Wettbewerb zuzuhören. Und jetzt, ihr glücklichen Zuhörer, ist es Zeit für den heutigen Tipp. Tolles Kontrastprogramm für die beiden. So ein Wohnwagen steht für Freiheit, was man nicht behaupten kann von einer Zelle mit vergittertem Fenster. Legal eigentlich nie. Kaufen kann man sowas nicht. Ja, und wie beschaffen Sie dann die Sachen? Ich hol sie mir. Ah, Sie brechen ein und stehlen sie. Wenn du es so ausdrücken willst. Was für tolle Trophäen hat Hardy denn in seiner Sammlung? Den Totschläger von Ewald Brix. Der hat Tippelbrüder und Handwerksburschen umgebracht. Dann besitzt Hardy die Taschenuhr von Raimund Kaltsäufer, genannt der Blutopa. Es reicht, ich will nichts mehr hören davon. Das ist auch krank. Wo sind diese Scheußlichkeiten, bevor sie Hardy seiner Sammlung einverleibt? Meistens in Museen oder in gerichtsmedizinischen Sammlungen. Also uns interessieren Beate und Klaus. Auf die beiden ist er durch Zufall aufmerksam geworden. Durch das Inserat in einem Autojournal. Für einen sündhaft teuren Preis war so ein genanntes rollendes Kommissbrot angeboten. Das erste deutsche Kleinauto. Ein Hanomag von 1926. Was Hardy aber buchstäblich elektrisiert hat, war die Formulierung Hanomag mit Original-Einschusslöchern. Brutal. Mit Einschusslöchern? Ja, genau. Er erkundigte sich und erfuhr, dass es sich um jenen Wagen handelt, in dem Beate und Klaus 1929 festgenommen wurden. Haben Sie den Wagen schon geklaut? Ja, er steht versteckt in einer seiner Garagen. Hardy war begeistert und hat sich dann in die Lebensgeschichte dieses Paares vertieft. Er hat in alten Zeitungen Berichte gelesen und stieß dabei zwangsläufig auf Hilde Nocke. Das war im Sommer vorigen Jahres. Er gab mir den Auftrag, mich dort mal umzusehen. Ob die Alte noch irgendwas hätte, das von dieser Beate stammt. Ah ja, und da haben Sie neben der übrigen Beute auch die 2 Tagebücher geklaut. Tagebücher? Davon weiß ich nicht. Mann, Sie haben den kleinen Reisekoffer mitgenommen, in dem die beiden Tagebücher lagen. Nein, an den Koffer erinnere ich mich. Der war mit Aufklebern beklebt, aber er war leer. Ich habe ihn nur benutzt für das Porzellan. Sie haben also die beiden Tagebücher nicht gesehen? Nicht gesehen und auch nicht mitgenommen. Bemühungen in den Schatten stellen. Also los, ihr Milchtypen. Danke, dass Sie uns das Wort erteilen, Herr Bürgermeister. Für meine Bemerkung entschuldige ich mich. Aber dann möchte ich auch schon auf eine Beobachtung verweisen, die wir, Gabi, Karl, Klößchen und ich, gemacht haben. Während der Tatzeit waren nämlich nicht alle Gäste hier in der Halle versammelt. Dieser Herr dort gesellte sich erst dazu, als alle loswalzten, zum Tatort. Oh. Darf ich um Ihren Namen bitten, mein Herr? Ich? Mhm. Ich heiße Eduard Reitke. Wo waren Sie zur Tatzeit? Spazieren. Wo? Auf dem Burghof und beim Falkengehege. Mhm. Zeugen? Habe keine gesehen, junger Mann. Wie viele Falken sind im Gehege? Ja, einige. Gezählt habe ich sie nicht. Seltsam. Vorhin hörten wir von Felix, dass dort zurzeit nur ein einziger Falke ist. Richtig, Tim. Nur Swinger, der König der Lüfte. Also, Herr Reike? Ja, vielleicht waren die anderen Vögel keine Falken. Und las den Brief, runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach. Dann überflog sie wieder den Text. Kein guter Brief, Sadie? Oh doch, Ellie, er wurde hier eben abgegeben. Aber seltsam ist es schon. Hör zu. Liebe Sadie, erinnerst du dich noch an dein altes Kindermädchen, Hannah? Nun, ich bin zurzeit hier in Deutschland und würde dich gerne einmal wiedersehen. In deiner Schule will ich dich nicht besuchen, aber vielleicht kannst du zu dem großen alten Bauernhaus kommen, das bei der kleinen Wiese liegt, nicht weit von eurem Lindenhof. Ich bin heute Abend um 8 Uhr dort. Herzlichst, deine Hannah. Du mochtest Hannah ja immer sehr gern, aber ich dachte, sie lebt in Amerika. Ob irgendetwas passiert ist, dass sie hier plötzlich auftaucht? Ich muss Hannah sehen. Nach dem Abendessen sind sowieso alle bis 9 Uhr im Gemeinschaftsraum. Da fällt es nicht auf, wenn ich für kurze Zeit verschwinde. Oh, Sadie, Darf ich dich begleiten? Vielleicht dauert es ja länger und ich kann dich dann entschuldigen. Es wird ja auch früh dunkel. Also, ihr habt einen echten Kornkreis gesehen? Ja. Das ist ja faszinierend. Du hast also schon mal davon gehört, Vater? Aber sicher. Es gibt die verschiedensten Theorien zur Entstehung von Kornkreisen. Mhm. Manche meinen, Kornkreise würden durch Plasmawirbel verursacht. Das sind sozusagen winzige Wirbelstürme. Aber ein Wirbelsturm wäre doch in der ganzen Gegend zu spüren. Naja, das sind eben nur ganz kleine Luftmassen, die da wirken. Glauben jedenfalls einige Leute. Manche tippen auch auf Kugelblitze. Kugelblitze? Mhm. Aber es hat doch hier in der Gegend angeblich seit Wochen kein Gewitter mehr gegeben. Oder es könnten Störungen im Pflanzenwachstum sein. Oder Pilzbefall. Moment mal, mir wird allmählich schwindelig. Ja, allerdings. Das ist ein faszinierendes Thema. Ich muss gleich mal einen Kollegen anrufen. Und morgen sehe ich mir den Kornkreis mal selber an, wenn Bauer Green mir das erlaubt. Na, der wird ja begeistert sein. Ja, hallo? Professor Rawley, bitte. Ja. Frank, hier ist Quentin. Wir haben hier in der Gegend einen Kornkreis gesichtet. Am besten, du kommst so bald wie möglich noch vorbei. Oh Mann, wenn Onkel Quentin und seine Kollegen alle im Haferfeld einfallen, wird nicht viel davon übrig bleiben. Da werden wir uns bei Bauer Green nicht mehr blicken. Warum trank Enrico das Giftzeug? Nicole, so wie du weint man nur, wenn man schreckliche Schuldgefühle hat. Wenn man nur Trauer empfindet, hört sich das anders an. Etwa so. Ich weine aber nur, weil er tot ist. Ja, aber irgendwie bist du schuld daran. Nein, nein, nein, nein, nein. Gabi, gib ihr Bedenkzeit. Nicole muss erst das Chaos in ihrer Seele ordnen. Inzwischen wenden wir uns mal an Frau von Unruh. Und da hätte ich auch gleich eine Frage. Frau von Unruh, sammeln Sie Andenken? Andenken? Eigentlich nicht. Lieber sammle ich Erfahrungen. Sie haben vorhin Enricos Leiche durchsucht, Frau von Unruh. Mit geschickten, flinken Händen. Haben wir alle gesehen. Aber wahrscheinlich haben nur ich und meine Freunde bemerkt, wie sie heimlich etwas an sich nahm. Ich? Aber nein. Es steckt in ihrer Handtasche. Sah aus wie ein Zettel oder ein Tuch. Danke. Wow. Hier ist ja alles voller Gemälde. Ich bin Malerin. Zweimal im Jahr mache ich in meinem Haus eine Ausstellung. Aha. Die nächste ist in einer Woche. Daher hängt hier alles voll. Verstehe. Kommen wir gleich zur Sache, Madame. Was hat es mit diesem Foto auf sich? Jemand hat es uns gestern zukommen lassen. Wegen der Adresse auf der Rückseite dachten wir, Sie wären das gewesen. Irrtum. Aber Sie wissen, wen und was das Foto zeigt. Allerdings, es ist in meinem Haus aufgenommen worden, Aha. im Flur. Ach. Und dieser Mann ist derjenige, der vor einem Jahr bei mir eingebrochen ist und den Spiegel gestohlen hat. Wie, den Spiegel? Ja, was er unter dem Arm trägt, ist mein Spiegel. Erzählen Sie von Anfang an. Ermittelt ihr in dem Diebstahl meines Spiegels? Nein, in unserem Fall geht es um einen Bankraub. Der Mann auf dem Foto scheint der Bankräuber zu sein. Und die Tatsache, dass uns ein bisher Unbekannter dieses Bild zukommen lässt, während wir in dem Bankraubfall ermitteln, legt die Vermutung nahe, dass es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt. Also schön, ich erzähle euch, was vor einem Jahr passiert ist. Ja, gut. Es war kurz vor einer Ausstellung. Mhm. Ein befreundeter Künstler bat mich um eine Hilfe. Aha. Er arbeitet viel mit Videos und hatte vor, eine Videocollage zu erstellen. Aha. Zu diesem Zweck wollte er die Besucher meiner Ausstellung den ganzen Tag über mit versteckten Kameras filmen, die Bilder zusammenschneiden und daraus eine Installation machen. Eine was? Eine Installation. Ein Kunstwerk mit bewegten Bildern. Aha. Er baute also die vier Kameras auf und startete verschiedene Testläufe. Ja, und? Tagelang wurden verschiedene Räume meines Hauses gefilmt. Eines Abends gingen wir gemeinsam aus und vergaßen, die Kameras auszuschalten. Als wir zurückkehrten, ja, war der Spiegel verschwunden. Ach, welcher Spiegel? Ein 500 Jahre alter spanischer Spiegel, der angeblich Cortés gehörte. Dem spanischen Eroberer? Genau den. Der Rahmen ist aus purem Gold und mit unzähligen Edelsteinen bestückt, die er damals den Azteken abgenommen hat. Demnach war der Spiegel sehr wertvoll. Das kann man wohl sagen. Sein Schätzwert lag etwa bei 1,5 Millionen Dollar. Oh. War denn irgendwie gesichert? Selbstverständlich, aber nicht genug. Der Dieb hat die Alarmanlage ausgeschaltet. Ja, und die Kameras? Die Kameras waren das Einzige, wovon der Einbrecher nichts wusste. Ach, Mann. Und sie haben seinen Diebstahl aufgezeichnet. Tja, aber die Aufnahmen reichten nicht aus, um den Täter zu identifizieren, geschweige denn ihn zu fassen. Und das Foto, das wir bekommen haben, stammt aus dem Filmmaterial? Genau. Die Frage ist nun, wer hat uns das Foto zugesandt? Es muss jemand sein, der von dem Spiegeldiebstahl weiß und eine Verbindung zum Bankräuber herstellen konnte. Außerdem muss derjenige wissen, dass wir an dem Fall arbeiten. Und er muss Zugang zu dem Video gehabt haben. Wer kommt dafür in Frage? Nur Sie und die Polizei? Jeder, fürchte ich. Teile daraus, unter anderem das Stück, aus dem das Bild stammt, wurden nach dem Einbruch in den Nachrichten gesendet. Könnten wir das Video vielleicht mal sehen? Möglicherweise entdecken wir einen Hinweis. Na, wenn ihr meint, gern. Gut. Wenig später saßen sie in Trisha Wilsons Wohnzimmer. Sie räumte ein paar Bilder beiseite. Eine hitzige Debatte. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Ellies Behauptungen, die Claudia betrafen, völlig aus der Luft gegriffen waren? Stimmt, finde ich aber auch. Also, höre ich jetzt etwa eine Unterstellung durchklingen, Carlotta? Ganz und gar nicht. Ich finde es nur komisch, dass die Gerüchte gar nicht stimmen, die du über Claudia verbreitet hast. Was sieht ihr mich denn plötzlich alle so komisch an? Als ob ich etwas dafür könnte. Schließlich habe ich das Gespräch von Frau Adams und der Direktorin mit meinen eigenen Ohren gehört. Und außerdem hat Claudia sehr wohl ihre Hausaufgaben am zweiten Schultag nicht gemacht. Habt ihr das etwa schon vergessen? Nun mach dich doch nicht lächerlich, Brauseköpfchen. Was? Und wie heißt es doch so treffend? Einmal ist kein Mal. Mir ist es ganz gleich, was du damals hinter der Tür erlauscht hast, Ellie. Und es ist mir auch völlig wurscht, ob diese Worte tatsächlich gefallen sind oder nicht. Auf jeden Fall ist an den Gerüchten nichts dran und Claudia ist ein prima Kumpel. Hoffentlich hast du ihn endlich begriffen, dass es absolut unfair ist, einen Menschen vorzuverurteilen. Hast du? Mit euch kann man ja nicht reden. Jetzt ist sie wieder eingeschlafen.